13D. 13D. Поставьте предложение в косвенную речь, используя настоящее время со слагательного наклонения. Herr Hubert fragt Frau Schröder: Wissen Sie, wie hoch der Schaden ist? Herr Hubert fragt Frau Schröder, ob sie wisse, wie hoch der Schaden sei. Wir fragten Herrn Hubert: Können Sie uns den Weg zeigen? Wir fragten Herrn Hubert, ob er uns den Weg zeigen könne. Frau Schröder sagte: Ich weiß, dass der BMW schneller als 40 gefahren ist. Frau Schröder sagte, sie wisse, dass der BMW schneller als 40 gefahren sei. Übersetzen Sie. Я сожалею. Es tut mir leid. Я не увидел вашу машину. Ich habe Ihr Auto nicht gesehen. Извините. Verzeihung. Я не хотел вас беспокоить. Ich wollte Sie nicht stören. Вы спросили, могут ли они показать нам дорогу. Haben Sie gefragt, ob Sie uns den Weg zeigen können? Она пожаловалась на то, что BMW был причиной столкновения. Sie behauptete, der BMW hätte den Unfall verursacht.